Gegenrealismus. Gesellschaftliche Konflikte sind immer auch ein Kampf um Begriffe, um die Definitionsmacht über die Art und Weise, wie die Probleme überhaupt wahrgenommen werden. Man könnte auch sagen, dass die Probleme quasi naturwüchsig nach Maßgabe der herrschenden Systemlogik definiert werden. Und eine entsprechende Färbung nehmen dann die Begriffe an, ganz nach dem Muster des Chamäleons. Es gibt dazu keine bewusste Absprache und keine Zensur, sondern der Mechanismus der Begriffsbildung und der Prozess der Definition läuft viel subtiler ab. Eine bestimmte Redeweise bildet sich gewissermaßen heraus und plötzlich sprechen alle scheinbar aus tiefster Überzeugung dieselbe Sprache. Ganz besonders in sozialökonomischer Hinsicht setzt sich im Wissenschaftsbetrieb, in den Medien und in der politischen Klasse eine allgemeine Sprachregelung durch, eine Konsenssprache, die umso rigider wirkt, gerade weil sie nicht direkt administrativ verordnet ist. Dieser Sachverhalt rührt daher, dass Wissenschaft, Medien und Politik nicht ebenso stumm und automatisch wirken können wie die unsichtbare Hand des Marktes. Sie bilden die subjektive Seite im Verhältnis zu den objektiven Systemgrenzen. Die Konformität mit den kapitalistischen Imperativen ist daher nicht von selbst gegeben, sondern muss in einem diskursiven Prozess immer erst hergestellt werden. Eine wesentliche Funktion dieses Diskurses besteht darin, dass die Beteiligten sich gegenseitig auf die Anforderungen der kapitalistischen Großwetterlage vergattern, an die alle sozialen und kulturellen Verhältnisse anzupassen sind. Genau dafür bedarf es der Sprachregelung. Und in diesem Sinne bilden Wissenschaft, Medien und politische Klasse eine Art Kartell, das darauf achtet, dass keiner aus der Reihe tanzt. Es wird ein allgemeiner Rahmen gesetzt, in dem dann die jeweils eigene Klientel marketinggerecht zu belabern und gleichzeitig an die Kandare zu nehmen ist. Die Semantik der ideologischen Kontrolle beherrscht, wer die elementare Definitionsmacht darüber hat, was Realität und was demzufolge Realpolitik ist. Das heute herrschende semantische Kartell hat die Erfordernisse kapitalistischer Krisenverwaltung zum Realitätsprinzip erklärt und den Begriff der Reform entsprechend umdefiniert. Das einstige soziale und emanzipatorische Pathos der Reform, wie es im Zuge der historischen Entwicklung von Tariflohn, Wohlfahrtsstaat und öffentlichen Diensten entstanden war, wird nun genau umgekehrt für die Gegenreform instrumentalisiert. Die Kampagnen von Privatisierung und sozialen Restriktionen laufen unter dem Motto: Mit uns zieht die neue Zeit. Je privater und je billiger, desto besser. Alle machen sich Sorgen, ob die Reformer sich durchsetzen gegen die ewig Gestrigen. Eingeladen wird zu reformerischen Kompromissen bei der Mitgestaltung der Gesellschaft. Zum Beispiel wird um 10 oder 5% gekürzt, muss das Krankenhaus oder der Kindergarten stillgelegt werden, sollen die Vergünstigungen für Krebskranke oder für Gehbehinderte wegfallen. Gibt es 1% Erhöhung von irgendwas, dafür aber die dreifache Belastung an anderer Stelle. Verbesserungen für die Menschen heißt jetzt der Grad der Verschlechterung, um den mit reformatorischer Geste gerungen wird. Der politische Wettbewerb soll sich nur noch darauf beziehen, wer die immer härteren Einschnitte am geschicktesten verkaufen kann. Und der politischen Linken wird angedroht, dass ohne überzeugende Reformer der Sturz in die Bedeutungslosigkeit drohe. Der Wählerwille, so lässt die Kontrollsemantik durchblicken, strotzt derart von Realismus und staatsbürgerlicher Reife, dass er geradezu nach Billiglohn, Sozialabbau und Privatisierung lechzt. Diese herrschende Sprachregelung ist allerdings so fadenscheinig wie die seit Jahren langweiligen Ankündigungen des baldigen Aufschwungs. Wenn es so weitergeht, droht der einstige Ehrenname des Reformers bald zum ordinären Schimpfwort zu werden, mit dem die Menschen im Lande böse Nachbarn oder böse Hunde benennen. Gehirnwäsche funktioniert nicht immer. Die herrschende Definitionsmacht über die Realität könnte durch einen sozialen Gegenrealismus durchaus gebrochen werden. So wäre eine umfassende Großkampagne gegen das Projekt des Billiglohns weitaus mehr als bloß Sozialpolitik in den Grenzen der politischen Arithmetik, nämlich ein Kulturkampf, die Offensive für ein elementares zivilisatorisches Niveau. Gegen eine solche Gegenrealpolitik, die unerbittlich allen Verästelungen, Feinheiten und Gemeinheiten der repressiven Arbeits- und Sozialverwaltung nachgeht, hätten Chancen auf Massenwirksamkeit. Das gilt erst recht für einen ernsthaften Kampf um die öffentlichen Dienste als wesentlichen Bestandteil des Lebensstandards. Die Menschen haben doch die Börsenbahn, die Börsenpost und die Androhung von Börsenwasserwerken ebenso bis oben hin satt wie die Zweiklassenmedizin und das Billigumbildungswesen. Das Gegenfeuer in dieser Hinsicht muss keineswegs ewig gestrig an staatsbürokratischen Traditionen anknüpfen. Denkbar ist auch ein Konzept von öffentlichem Dienst in Gestalt von selbstverwalteten Non-Profit-Gesellschaften, in die der materielle Apparat der Infrastrukturen zu überführen wäre. Eine damit verbundene öffentliche Gebrauchswertorientierung wäre zwar nicht jenseits der Wertform, aber ein mögliches und nachvollziehbares Moment emanzipatorischer Transformation. Wenn der Kapitalismus kein zivilisatorisches Niveau halten kann, muss man ihn auch nicht mit Verbeugungen annehmen. Umgekehrt ist die Rechnung aufzumachen, dass der Kapitalismus seinerseits immer mehr Menschen nicht mehr annimmt. Das Bedürfnis der sozial Ausgebürgerten nach Formen organisierter Repräsentanz wird nicht sanft erlöschen, wie einst bei den Flüchtlingen nach dem Zweiten Weltkrieg, die durch das Wirtschaftswunder absorbiert wurden, sondern im Gegenteil massiv zunehmen, und zwar nicht allein in Ostdeutschland. Die Arithmetik des herrschenden semantischen und politischen Kartells kann ihnen keine Stimme geben, sondern nur ihre Stimmen auf die Mühlen des nationalistisch-rassistischen Ressentiments lenken. Es ist wahr, nicht Staatsgläubigkeit ist angesagt, sondern Selbstverantwortung. Aber eine Selbstverantwortung im Sinne unbürokratischer, eigenständiger sozialer Gegenbewegung, nicht im Sinne höchst autoritärer, akzeptanzfreudiger Marktgläubigkeit. Dieser Kommentar wurde von dem Krisisautor Robert Kurz verfasst.